Wir mussten zurück. In der Grillgasse lagen noch die Toten vom ersten Gefecht. Die Polizeitruppe hatte in der Gottschalkstraße Überfallsautos bestiegen und war uns gefolgt. Wohl konnten wir ein Auto unter Gewehrfeuer nehmen, das Maschinengewehr war bei dem anderen Teil geblieben, doch wegen der großen Distanz von 1200 Schritt ohne besonderen Erfolg. Wir nahmen nun in der Grillgasse Verteidigungsstellung ein, indem wir uns hinter den Alleebäumen der Straße und hinter Häuserecken so gut es ging deckten und begannen ein lebhaftes Feuergefecht mit der Polizei, die leider ein MG in Stellung bringen konnte. Inzwischen hatte Militär den Bahnhof Grillgasse besetzt und beschoss uns ebenfalls aus einem MG. Während wir von der Polizei beschossen wurden, bemerkte ich, dass hinter einem Toten noch ein verwundeter Heimwehrmann lag. Trotz Gewehrfeuer schleppte ich den Schwerverletzten in den Högerhof, wo die Genossinnen sich seiner genauso annahmen wie unsere eigenen Verwundeten. Wir helfen auch dem verwundeten Feind, so war damals unsere Stimmung. Denn noch hatten wir nicht die Erfahrung gemacht, wie bestialisch der Gegner mit den Roten umging.